der antike Alien-Gott. Ich werde alles verrückt machen und heiße euch herzlich willkommen zum Knackpunkt. Dieses Mal mit dabei, in einer Ecke der Typ auf dem Sofa mit einem Schal, in einer Ecke der Typ mit der Brille, der trinkt und ein Dinosaurier. Hey. Viel Spaß. Achso, ja, der Typ, der seine Hand in meinem Arm hat, ist natürlich auch da. Alter, das ist gerade so derbes Fremdschämen vom Herrn, ey. Das Was denn? War doch super. Ich bin müde, ich gehe wieder schlafen. Ciao, ciao, ciao, ciao. Viel Spaß, und ciao, das ciao. War's von ihm. Aber für den Rest von uns, was trinkt ihr denn? Felddienst V+ Kuruba Tequila Flavor, weil mein, Moment, Krombacher Pilz schon alle ist. Ich trinke keinen Alkohol. Nicht heute. Nicht los. Ist das Milch? Nee. Oh, Met. Es ist Met. Ja. Es ist wieder der leckere Zitronenmet vom letzten Mal. Der hat letztes Mal so gut funktioniert. Oh, ist das Milch? Nein. Ich habe nicht genau hingesehen und hatte nur eine Packung Milch gesehen. Nee, der Met, so der befindet sich schon hier drin. Was heißt die Milchmädchen? Likör 43 mit Milch ist super. Ansgar macht seine Milchmädchenrechnung und dann geht alles wieder auf. Und bei mir gibt es, weil normalerweise würfel ich ja, was ich an Bier trinke, aus meiner aktuellen Auswahl. Doch leider ist das Verfallsdatum näher gerückt, also gibt es Falkenfelser. Wie lange hattest du da irgendwas stehen, dass das Verfallsdatum schon irgendwie Einzug halten konnte? Es ist Winterpremium-Bier. Winter. Das beantwortet meine Frage nicht. Haltbar bis 27.05.2016. Vom letzten Jahr noch aus dem Dezember. Also schön schales Bier wird es wahrscheinlich sein. Ich wollte gerade sagen, das ist sehr beklemmend. Prost! Prost, Männer. Guten Appetit. Oh. Ich wollte gerade sagen, es zählt nicht für Kraken. Man schmeckt das Alter nicht wirklich an. Ich muss sagen, das V+ ist echt gut. Schmeckt mir mega. Ja. Ich habe standardmäßig einfach nur einen Energy Drink. Hast du wenigstens unseren Host Monster Energy Drink? Das ist nicht unser Host. Wir werden nicht bezahlt. Aber wir möchten gerne. Monster, wir möchten gerne. Mhm. Wenn ihr nicht. Monster dürfen wir. Also nicht nur Monster oder bezahlt, Red Bull oder Relentless. Sonst was. Weißt du, was jetzt im Hintergrund laufen müsste? Von wie heißt die nochmal? Nicki Minaj, irgendwie Monster oder so. Nein. Alles, nur nicht. Jetzt kann keiner es ansummen, um Rechte zu zahlen. Oder die Alte. Ja, die Frau halt. Wie heißt sie wie noch? Wie war denn eure vergangene Woche? Kacke. Top. Ja. Nee, ziemlich beschissen, weil krank. Ja, es war die Krankheit, die dich vom Krankpunkt fergehalten hat. Nee, ich hab ja fleißig Sachen gemacht. Die kommen jetzt so die kommende Woche. Aber trotzdem war es halt ziemlich beschissen, weil einfach mal grippaler Infekt. Ich hatte ja doch locker 2,5, knapp 3 Tage Fieber. Das komplette letzte Wochenende. Deswegen auch letzte Woche nicht dabei. Ein grippaler Infarkt. Habe ich Infarkt gesagt? Nee, aber... Achso, okay. Ja, auch lustig. Super, du niest dich in... Kannst du Ansgar fragen? Das fing original heute vor einer Woche an. Da habe ich dem irgendwie am Nachmittag irgendwie gegen 5 noch gesagt, so für die Abendaufnahme oder so, boah, Alter, mir ist voll kacke, ich glaube, ich gehe jetzt mal. Nee, kann ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wovon er redet, ehrlich gesagt. Letztens haben wir doch nicht Sonntag. Egal. Wir sind ja eigentlich hier, um nicht über seine Gesundheit zu reden oder deswegen, sondern über andere Themen, die brennen. Und, warum schickst du mir das? Das ist der Broadcast, du Vollidiot. Und da sind, keine Ahnung, 40, 50 Leute drin. Ich wollte mich schon sagen, warum schickst du mir das, aber ist okay. So. Aber, wir müssen, glaube ich, ein sehr, sehr trauriges Thema im Vornherein machen. Trump hat genug Stimmen, er ist die Kandidat für die Republikaner. Ja, Gott, ganz ehrlich, immer über Trump reden. Ja, wir sind der Leiter. Ich wollte es sofort wegnehmen. Ich weiß, ich bin. Aber es ist fucking Trumpf, ja. Du bist so schlimm wie die Geschichtslehrer in der Schule. Ist so dieses, ja, wir machen ein neues spannendes Thema. Lass uns über den Zweiten Weltkrieg. Hey, Zweiter Weltkrieg war spannend. Ich fand den ersten sehr viel langweiliger. So oft, wie ich mit dem Zweiten konfrontiert worden bin, wäre mir der Erste viel lieber gewesen. Ich bin auf der Seite mit Angelo, weil ja? Religion, Zweiter Weltkrieg redest du drüber. Geschichte redest du drüber. Deutsch redest du drüber. Geschichte redest du nochmal drüber. Englisch haben wir drüber geredet. 5. bis 9. Klasse, der Geschichtslehrer, dieses Jahr machen wir etwas völlig anderes. Nazi-Deutschland. Weil ich weiß nicht, reden die nicht miteinander? Merken die nicht irgendwie, dass man das 3 Jahre in Folge schon hatte? Ich weiß nicht. Nee, richtig cool war wieder später in den Wahlpflichtfächern, wenn man sich dann fürs Wahlpflichtfach Geschichte entscheidet und dann die Dinge über Nazi-Deutschland erfährt, die nicht in den Schulgeschichtsbüchern stehen. Blitzrunde! Oh, Alter, nicht zu dem Thema. Oh doch. Passt auf. Weiter über den Zweiten Weltkrieg in Geschichte reden oder über Trump? Zweiter Weltkrieg. Weiter sind wir alle gebildet. Fertig. So, ich hab's erklärt. Ist mir scheißegal. Weiter geht's. Okay. Ja, von mir war es ähnlich wie bei Ansgar. Es ist immer so dieses so, wir machen etwas vollkommen Neues. Lasst uns einfach mal über Nazi-Deutschland reden, weil das ist ein sehr interessantes Thema und da solltet ihr euch mit langweilig hatten wir schon. Oh mein Gott. Aber hey, man sollte sich nicht beschweren, wenn man es aufbringt. Womit die Lehrer bei mir immer kamen? Hm? Hat du voll Boyfriend? Wer hat denn dort natürlich eine gewisse Stimme rausgeholt? Für einen der sehr netten Charaktere. Ich habe keine Ahnung, wovon du reden sollst. Herr Ranzka Jogisch war, glaube ich. Nein. Das ist nicht wahr. Das war mehr Lenin. Nein. Ja, uns fehlt eh noch eine russische Taube. Vitali, weißt du noch damals, wo du uns gemacht hast? Nein. Lenis. Ah, Gott, ey. Okay, soll ich mal mit dem. So, wo wir gerade bei Rassismus, Unterdrückung und Holocaust sind. Ja? Es kann nur gut werden. Warte mal, wir sind live, ne? Ja. Kann man einsehen, wie viele Zuschauer wir gerade haben? Und da würde ich mal gerade einen Strawpoll mich ziehen, so live. Ja, warte. Ich bin mir sicher, wir haben gerade nachgucken. Wir sind doch schon längst auf dem Index wegen den Sachen. Nein, aber ich habe folgendes Thema. Es gibt eine Entscheidung, es gab eine gerichtliche Entscheidung in der Schweiz, beziehungsweise eine gerichtlich-politische Entscheidung. Da wollte ich mal eure Meinung dazu wissen, weil ich finde jetzt ehrlich gesagt, das ist eine ziemliche Bagatelle, die jetzt irgendwie wieder eine unnötig aufgeputscht wurde, die allerdings natürlich ihre Daseinsberechtigung hat. Und zwar geht es darum, dass muslimische Schüler im schweizerischen Kanton Basel-Land aus religiösen Gründen ihrer Lehrerin den Handschlag verweigert haben. Und jetzt wurde die Schulbehörde darauf aufmerksam und es wurde nun geklärt, dass man aufgrund religiöser Hintergründe einfach mal keinen Handschlag mehr verweigern darf. Offiziell jetzt. Ist das wirklich so genau definiert formuliert oder ist das ein bisschen Nein, breiter? Ich habe es gerade einfach nur zusammengefasst. Ich suche gerade die genau Formulierung. War das irgendwas damit, dass sie kein Schweinefleisch berühren dürfen? Warte. Ich sag doch, ich suche es gerade. Ja, stimmt. Das heißt, du kannst Schweineblut auf die Hände nehmen und du musst sie berühren. Warte. Könnten die da nicht als Ausrede gesundheitstechnische Gründe nehmen? Ah, warte, hier, genau. Die beiden muslimischen Jugendlichen argumentierten, dass der Islam ihnen körperlichen Kontakt zu Frauen außerhalb der Familie verbiete. Mhm. Das war die einzige Argumentation der Verteidigung. Ja, ist ja okay. In gewisser Hinsicht. Also, was soll ich da jetzt großartig zu sagen? Also, dazu können wir nichts sagen, weil wir keine Muslime sind. Wir haben keine Ahnung. Ich muss sagen, das ist vollkommen richtig. Deswegen können wir das Zweitbeste tun. Wir können mutmaßen. Heißt das, man muss einen festen Grund haben, um einem Händeschütteln nicht annehmen zu wollen? Weil ich meine, es gibt Leute, die Phobien haben oder so, Agoraphobie oder ihren Krippesaison, sonst was, du magst den Lehrer nicht oder ist ein Arschloch. Du musst den Händeschütteln annehmen? Warum? Im Moment dürfen. Nein, der Richterspruch ist ja genauer gesagt, dass sie es nicht aus religiösen Gründen machen dürfen. Ob du jetzt Krankheitsphobien hast oder ähnlichem, ja. Deswegen, ich finde es noch ein bisschen unnötig aufgepusht in Zeiten, in denen die Religion, ich nenne es jetzt einfach mal die Religionsgemeinschaft des Islam, einfach mal nicht sehr positiv in den Medien darstellt, finde ich es einfach nur unnötig aufgepusht. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die 14 und 15 sind. Und wahrscheinlich sowieso keinen Bock drauf haben, sich mit ihrem Lehrer irgendwie gut zu stellen. Wahrscheinlich. Ich denke, wahrscheinlich wird das sowas gewesen sein wie, und irgendeine Wahl steht an und wie schaffen wir als recht oder leicht rechte Partei es irgendwie, dass unsere Wählerzahlen besser werden oder unsere Popularität. Wir müssen einfach ein bisschen Minderheiten drücken. Also drücken wir kurz irgendwas, was eigentlich eh halbwegs scheißegal ist, bis auf die paar fünf Leute, die es berührt. Und dann, natürlich, für unser Land, wir werden das alles schaffen. Wir haben das Händeschütteln gerettet, in einer Zeit, in der 9 von 10 Leuten dir nicht mal Hallo sagen. Völlig grundlos, einfach kein Hallo mehr sagen. Es sind einfach nur noch Moin. Weißt du, ich finde das sowieso echt merkwürdig, wie unglaublich schief du auf der Straße angesehen wirst, wenn du fremde Leute grüßt. Das ist ja, die blicken dich an, als wäre das Belästigung. Ja. Für mich muss ich sagen, es kommt ist immer es mehr der an, Fall, du Hallo sagst. Scheiße, kenne ich den? Fuck. Nein, gar nicht. Das ist dieses, du gehst an alten Menschen vorbei, die Leute, die sich eigentlich am meisten darüber beschweren, dass Leute viel zu unfreundlich sind und bla und Keks und überhaupt und Tralafitti und stehst du, was weiß ich, beim, was weiß ich, Discounter deiner Wahl irgendwo an der Kasse und sagst einfach Hallo zur Kassiererin. Oder einfach Tag auch. Was fällt dir ein, du wir machen hier Urlaub. Wo gehst du einkaufen, dass Hallo zur Kassiererin sagen irgendwie was Abnormales ist? Ja. Rewe, Aldi, Edeka. Einfach so unsere alles neuen Leute, die uns noch nicht Sponsoren einfach nehmen. Ey, Real hier bei uns um die Ecke, die sagen alle Hallo, sobald du drankommst. Ja. Ja. Nee, bei uns nicht. Sponsoren bitte. Also ihr könnt uns auch ein paar eurer gratis Messer liefern, auf die bin ich scharf. Ist nur, ne? Du wirst auf jeden Fall für ein Hallo schief angeguckt und ich finde es vollkommen in Ordnung zu sagen, ey, ja. Leerer Mensch, sonst was, ist mir scheißegal, ich will dir jetzt die Hand nicht geben, egal aus welchen Gründen. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, nein, der Islam verbietet mir Körperkontakt zu fremden Frauen. Das ist für mich als Argumentation, das ist schon zu viel. Ja, weil es hätte Nein gereicht, vollkommen. Ja, mein aber Punkt ist, egal. Hätte nicht jeder das Recht, einfach ohne Grund zu verweigern? Also ohne den offenkundig zu machen. Ja, vollkommen. Eigentlich schon, aber jetzt nicht mehr. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt darfst du es aus religiösen Gründen nicht mehr tun. Der Rest steht ja noch offen. Na gut. Ja. Also zumindest im Kanton Baselland. Ja, wir haben die Demokratie wieder gerettet. Vor den Minderheiten. Danke, Schweiz. Danke. Sehr gut. Ihr das ist doch alles nur Wäscherei. Ihr haltet das Abendland so, wie wir es uns alle wünschen. Nicht. Ja. Das ist doch bestimmt nur in den Vordergrund gedrängt und im Hintergrund haben sie irgendeine viel schlimmere Scheiße abgezogen. Ja, ich finde es halt nur sehr interessant, weil das hat es ein bisschen in die Tagesschau geschafft. Dann war erst recht. Irgendeine andere, viel wichtigere Politik, die irgendwie den Bürger total hintergeht, ist dann eben schnell durchgewunken worden. Weil alle sitzen da so, wir müssen das Händeschütteln retten. Sonst kann keiner was für die Obdachlose. In 30 Jahren hat sich keiner für Obdachlose interessiert. Ja, man hört, ich habe letztens wieder Pitchpass gehört. Ich so, wir gehen kaputt, ey. Blitzrunde. Ich habe keine Lust mehr. Ja. Ja, bitte. Clerks oder Dogma? Ich muss googeln. Du bist so ein Bastard. Clerks, definitiv. Was war der zweite? Clerks oder? Dogma. Dogma? Es gibt kein zweites. Einfach. Warte, wir reden schon über Clerks, die Ladenhüter. Ja. Ja, ja. Okay. Was sonst? Dogma. Weil du Clerks nicht gesehen hast. Clerks. Richtig. Clerks. Clerks. Oh, er hat Clerks nicht. Wow. Guck, Alter, check deine Jersey 5. Ich bin trotzdem für Dogma. Unentschieden. Aber was war der Grund dahinter? Gibt es nicht. Kein Grund. Nee, ich habe ein Thema nämlich. Nein, es gibt keinen Grund. Kevin Smith. Nein, uninteressant. Nein, warte. Christian. Das war der Grund der Blitzrunde, nicht für meine Antwort. Das ist auch uninteressant. Blitzrunden werden nicht erklärt. In keinster Weise. Dann eben zu meinem Thema. Weder inhaltlich noch formell. Es sei denn, das passt jetzt nicht. Sonst weiß ich es auch nicht. Es passt so schön in all die Themen. Mich Kevin Smith ist ja Regisseur von Filmen und alles, aber meistens seine eigenen geschriebenen. Und er ist noch nicht so bei den wirklich großen Filmen angekommen. Dann, ne? Wir wissen ja, er ist ein Nerd, ein Comicbuch-Fan. Er mag es, Leute zu beleidigen, wenn er kann und sonst was. Ja? Also, cooler Kerl, mag alles, was wir auch mögen. Und Ich sehe nichts falsch daran. So. Jetzt hat er letztens aber, ist er dazu gekommen, bei der Serie Flash ein paar Episoden zu Regie zu führen. Ja, stimmt, das habe ich gelesen, ja. Und das ist ja nichts Neues, die machen ab und an welche. Aber das heißt, jetzt haben MGM Studios, sind im Gerede mit ihm, weil, hey, das hast du gut gemacht, vielleicht kannst du doch mal große Filme machen, die nicht bloß dich in der Hauptrolle haben. Und er ist im Gerede, eine Fernsehserie zu machen für den 84er Film The Adventures of Buckaroo Banzai Across the Eighth Dimension. Ich muss sagen, ich habe den nicht gesehen. Habt ihr den gesehen? Nein. Also das ist wohl so einer der Kultfilme aus den 80ern, die leider noch nicht an der Liste bei uns angekommen sind. Ich wollte gerade sagen, weil du siehst einfach mal schon in den Gesichtern der anderen beiden, das wird einfach nicht funktioniert. Ach, so, Buckaroo Banzo war schon der Titel. Ich war sie gerade, nein, Quatsch. Nein, kenne ich nicht. Also, ist so ein Kultfilm. Wir blenden hier die Gesichter für alle Podcast-Zuhörer ein. Ich weiß, es ist ja ein Kultfilm und die Sache ist, die haben mittlerweile ja auch einige Filme als Serie gemacht, die gar nicht so schlecht sind. Wie hatte einer von euch From Dust Till Dawn die Serie gesehen? Oh mein Gott, der Knackpunkt-Livestream hat 2 Likes. Während der Live-Phase. Dankeschön. Wer war's? Der da und der da. Nein. Hi. Alles fuck, jetzt muss ich aufpassen. Okay, gut. Jetzt müssen wir aufpassen, was wir sagen. Wir haben anscheinend Zuschauer. Gut, dass das politische Thema schon raus ist. Da stand ich nicht angepackt. Ach, scheiße. Hi. Dann ein Auftrag. So, also bevor wir jeden Satz sagen, müssen wir einfach jedes Nomen erstmal im Kopf durch Schwarze und Juden ersetzen. Und nur wenn es dann trotzdem noch okay Nougat klingt, darf man sagen. Nougat. Nougat. Oh. Nein, Sven, nein. Ich habe das Gefühl, die Leute, die ihn zugucken, werden sofort verschwinden. So. Aber, also bei den Themen, welche Filme würdet ihr denn auch noch gerne als Serie sehen? Als Serie? Serie? Weil The Purge. Purge ist ja noch am Machen und es wird ja eine Filmserie. Aber ich meine eine Fernsehserie. Oder halt Netflix-Serie. Weil es muss ja was sein mit einem guten Film und einem Universum, wo du dir denkst, da könnte man mehr sehen, mehr davon. Und nicht eine komplett abgeschlossene Geschichte am besten sein. Weil jetzt, wo ich dran denke, so mit Buckaroo Banzai, hat mich das erinnert an Six String Samurai. Das wäre ein extrem cooles Universum. Ich will das Universum sehen, wo durch Musik der König von Las Vegas bestimmt wird. Wer der beste Musiker ist. Weswegen alle Musiker durch die Postapokalypse pilgern nach... Oder war es, glaube ich, New Vegas sogar? Ich weiß nicht mehr, es ist ein bisschen her, dass ich den Film gesehen habe. Also, so ein Universum ist einfach cool, weil Postapokalypse ist komische toll. Dinge. Die können das drehen in der Wüste, die brauchen keine Materialien oder sonst was. Das ist wahr. Müsste ich jetzt nochmal. Was ich gerne als Serie mal sehen. Oh, warte, nein, ich hab's wieder vergessen. Weiter. Ja, das passiert häufiger bei ihm. Oh, ja, was ich gerne sehen würde? Batman. Wer seid ihr? Batman, das gibt es doch jetzt gerade. Als Live-Action? Ja gut, es ist auch naja, okay, ist auch eine Filmreihe, ist genau wie das gleiche, sorry. Boah, ist schwierig. Ist wirklich schwierig, was ist jetzt tatsächlich Film zu Serie? Oder Dread, komisch, wenn die Filme nicht fortgesetzt werden von Dread 3D, würde ich super gerne Carl Urban sehen, wie der einfach wieder... Welchen Film hätte ich gerne als Serie? Ich glaube, was gut funktionieren würde, wäre Ted. Aber das wäre Family Guy. Das ist richtig. Also ich hätte gerne, dass Family Guy seine eigene Fernsehserie bekommt. Mit einem Teddy. Die darf auch kein festes Ende haben. Also darf schon, aber das wäre vielleicht ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, ich würde wirklich gerne eine Alien-Serie sehen. Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da eine existiert, aber je nachdem, wie man es aufbaut. Ja, das ist die Sache, weil auf den ersten Moment denkst du, ah nein, das passt nicht, kann niemals sein. Aber dann denke ich an so ein paar der Serien, die letzter Zeit Jahren entstanden sind. Weil erstmal so dieses seltsame Mysterium oder sonst was, kannst du eine Scheibe Lost haben. Du kannst dann aber auch die dunklen, ansprechenden Vertöne mit Action von Jessica Jones haben oder so. Oder Daredevil. Das ist auch eine verdammte Serie, wo irgendwie 80% der Zeit ist es viel zu dunkel und schwarz und du weißt nicht, was los ist. Aber es ist trotzdem awesome und geil. Weißt du, was gut als Serie funktionieren könnte oder würde? Toy Story. Also ja, schon mal, weil Schauspieler nicht altern. Ja, ich glaube, es gibt eine Toy Story-Serie. Und zwar lief die doch irgendwie Disney Channel oder irgendwie sowas. Irgendwie diese Kinder in diesem Wochenend-Kinderprogramm vormittags. Ach. Ich bin mir nicht sicher. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich genauso schlecht wie, wie heißt das, How to Train Your Dragons, also Drachenzähmen leicht gemacht, die Serie, wie die war im Vergleich zum Film. Nicht gesehen. Selbstverständlich. Also ich habe den Film gesehen, der Film ist super, ja, halt so eine Coming-of-Age-Geschichte. Von Live-Action, also Toy Story könnte also da schon mal gar nicht auftauchen. Marionetten? Ich dachte, wir reden einfach generell... Achso, Live-Action also, war... Also nee, wir reden davon, dass Filme und... Ich hatte ja einen Live-Action-Film genommen, sollte eine Live-Action-Serie sein. Er nimmt einen animierten Film, wird zur animierten Serie. Okay. Okay. Du wolltest halt mit Batman Animated meinen. Ich hätte gerne Final Fantasy VII die Serie. Wann spielt sie? Naja, also dem, der bitte nicht. Oh, warte, ich spoiler gerade meine eigenen Zuschauer auf Mr. Zockershock. nachdem das Spiel vorbei ist, aber bevor Advent Children, mit der sehr geiler Film ist, aber Sie klaut sein eigenes Delivery System aufbaut und die eigentlichen Probleme, die damit einhergehen. Ja. Super, also ist es King of Queens mit Cloud und Barrett. Ja. Ja. Das heißt, wir haben auch Cloud Strife mit kurzen Hosen. Cloud und Barrett, Cloud und Barrett, Cloud und Barrett, Aris. Nein, die ist tot. Spoiler. Mit Guardians of the Galaxy. Warte ich auf den Teil 2. Too easy, ja. Gab es. Super, lange davor hat sich keiner für die Comics mehr interessiert. Könnte als Serie funktionieren, denke ich. Ich warte auf den zweiten Film, weil der könnte es kaputt machen. Haben die einen zweiten Standalone oder ist der zweite für die praktisch der Avengers? Der zweite ist noch ein Standalone, aber wird eine Einleitung für den dritten und vierten Avengers. Also wahrscheinlich dann so, ey, am Ende des Films, hey, wir müssen Richtung Erde, weil da ist irgendwer, ich will nicht spoilern, wobei es recht unwahrscheinlich ist, dass unsere Zuschauer das noch nicht gesehen haben, weil irgendwer irgendwo hin ist, was unserer Erde ähneln könnte. Nee, ich würde so gerne fucking Iron Man. Wenn das so sagen, weil als der Film hat mir gefallen, war super, habe ich ein bisschen vom Comic gelesen und es gab da eine Reihe, wo einfach bloß Tony Stark ist plötzlich bei denen mit dabei. Und die so, woraus hast du denn den Suit gebaut? Ja, aus dem Compound. Was? Warum benutzt du denn so ein Blechmetall? Das ist doch scheiße. Kein Wunder, dass du dauernd kaputt gehst. Und natürlich, was ist sein größter Traum, den Tony Stark versucht zu erfüllen, während er bei den Guardians of the Galaxy ist? Pepper Potts knallen. Nee, aber das kommt schon in die gleiche Richtung. Das beste Mixtape. The Moria knallen. Einen auf Kirk machen und ein grünes Alien ficken. Sag ich doch. Passiert nicht. Passierte. Die Alien-Frau war da bloß ein bisschen enttäuscht. So, okay. Okay, bis später. So, halt mal. Sie war Besseres gewohnt. Ja, der gute Drax. Ey, wer weiß, wie Weltraum-Viagra aussieht? Fuck, Alter, ich will's nicht wissen. Wahrscheinlich pink mit Nein, es ist wahrscheinlich ein Wurm, den du dir in den Arsch schiebst oder so. Ja. Oder eine Hirnsonde oder sonst was. Ist ein lebendiger Wurm mit Widerhaken. Selber schuld. Die irgendwann Amazonas entkommen sind. Welcher Film könnte als Serie funktionieren? Ja, wir müssen ja vielleicht nicht so bei dem Superhelden-Thema bleiben, aber 7 könnte was CSI-artiges sein, bloß viel, viel düsterer und dunkel. Ja, da kann sie ja alles Mögliche nehmen, was in ansatzweise irgendeine Detektivform geht, weil hey, da könnte man ja eine längerfristige Detektivserie draus machen. Sherlock Holmes mit Robert Downey Jr. Nein. Ganz ehrlich, es würde funktionieren, aber ich würde es mir nicht angucken. Ja, und richtig. Es gibt jetzt schon zu viele Sherlock-Serien, die halbwegs aktuell sind. Richtig, Elementary, fällt mir gerade spontan ein. Zählt nicht, weil Amerikaner. Elementary und Sherlock. Ist der Film schon raus? Es war doch irgendwie, soll doch ein Film rauskommen mit einem alten Sherlock Holmes, der irgendwie als Mr. Holmes. Mit Sir mit Ian McKellen. Genau, mit Sir Ian McKellen. Ist der schon raus? Ja. Den will ich sehen. Ich weiß nicht, ob der schon raus ist, aber ich will den sehen. Der steht auf meiner Liste. Von dem guten Herrn einige Bilder vom Set gesehen. Ich weiß nur nicht, ob die aktuell sind oder halt, ob die schon länger her sind und jetzt eher nur quasi die Aufregung noch ein bisschen hochhalten möchte, weil der demnächst rauskommt. Weiß ich nicht. Ich bin aber auch sehr gespannt, weil das ziemlich cool wird. Hoffe ich. Auch wenn es das Potenzial hat, sehr traurig zu sein. Naja, so wie ich das mitgekriegt habe, ist Watson da schon tot? Echt? Krass. Also ich habe noch gar nichts von dem Film gehört, deswegen. Ich bin grad weiß nicht. Ich meine, ich habe das irgendwie überflogen. Ich wollte mir nicht zu viel spoilern. Ich habe irgendwann nur gesehen, Watson, ja. Es sah vom Trailer aus wie diese klassische Geschichte, wie halt ein junges Kind, was irgendwie ein bisschen was intelligenter, neugieriger, besonders ist oder sonst was, keine Freunde, findet raus, dass der alte Sack vom Haus gegenüber oder so ist halt, der war mal berühmt, der war mal was Großes. Also hefte ich mich mit dem ran und er erzählt, wo das alles irgendwie schiefgegangen ist. Die gleiche Geschichte hast du in hunderten, tausenden von Filmen. Bill Murray, das letztens war ziemlich cool. Wo es nach dem gleichen Schema war. St. Vincent? Ach ja. Wo Bill Murray Nein. alten Sack Doch. Bill Murray spielt und das ziemlich überzeugend. Das hast du nicht gesagt. Keiner hat ein anderes gutes Thema, aber wir wünschen, glaube ich, alle Doch. Kevin Smith viel Glück, dass er damit endlich mal große Filme und so machen kann. Ach ja, stimmt, Kevin Smith war das Thema. Ich habe schon seit 5 Minuten überlegt. Fuck Kevin Smith, was? Ja, du Kevin sagst Smith? Nicht, fuck Kevin Smith. Kevin Smith macht gute Filme, nur oder machte, nur halt die, die er selber geschrieben hat. Das ist nicht für andere. Ich hab richtig delikate Themen noch. Oh Gott, nein. Nein, das kommt noch nicht. Erstmal die Vorbereitung noch drauf, damit ihr halbwegs in das Thema reinkommt. Ansgar schüttelt schon den Kopf, als ob er schon keinen Bock mehr auf nichts hat. Was wird das denn? Nee. Aber Attacke auf der Toilette. Thailand. Was? Ja, da habe ich, glaube ich, was gehört. Da war irgendwas. Warte, ja, okay, warte. Nein, natürlich. Oh, ja. Doch. Ja, der ultimativ schlimmste ein bisschen Vorfall. Ja, richtig. Weil ich mir nicht gehen weiß. Ja, es ist so der schlimmste anzunehmende, der wirklich, was ist, es ist kein Gau, es ist ein Sau, es ist der schlimmste anzunehmende Unfall. Es ist absolute Katastrophe. Wenn eine Python aus dem Klo gekrochen kommt und sich einfach mal in deinen Penis verbeißt und irgendwie so dran sich festhält. Okay. Es ist nur leicht schlimmer als dieser komische Amazonas-Penisfisch. Ja. Ja, aber da wäre ich vorsichtig, der ist schon echt schlimm, weil einfach ein Windstrahl. Krass. Weil der hat noch Widerhaken. Das ist ja das Schlimmste an dem noch, weißt du? Mhm. Ich meine, ja. Fuck it, eine Schlange mit allem, was halt nicht an deinem besten Stück ist, einfach mit einer Machete zu hacken, aber fuck it, wie willst du denn? Was für ein Gift Python? Gar nichts. Ist das nicht eine Würgeschlange? Eine Würgeschlange. Das ist eine Würgeschlange. Die quetscht das durch die Zähne und du kriegst Infektionen und so, aber die hat kein Gift. Ja, ich dachte, weil wenn es also, eine wäre mit Nekrosis oder keine so. Python. Okay, Brown Recluse Spider wäre schlimmer. Ja, die kommt aber nicht aus der Toilette. Ich will ja, die Python normalerweise auch nicht. Stimmt. Das kannst du nicht als Kriterium nehmen. Was hat das zu tun? Ratten kommen normalerweise auch nicht aus der Toilette. Doch. Doch, es ist schon doch. Passiert. Sehr häufig. Ja, natürlich ist das schon passiert, aber Schlangen kommen auch aus der Toilette. Das ist auch schon passiert. Ja, in dem und Spinnen Fall ist wohnen so auf der Toilette. Schlange. Ja, die wohnen auf, aber nicht innen. Die kommen da nicht raus. Ja, dann hast du da Abseilen und... Wiederholen wir das ganz kurz. Wenn Spinnen du einen Abseilen, wohnen auf der Spinne Toilette. Ab, dann beißt sie in dein Gemächt und dann verursacht die irgendwie so große nekrotische Fleischbrocken von deinem Fleisch abzubaulen mit ihrem Biss. Jetzt mal ohne Scheiß, was wäre der erste, jetzt mal wirklich, jetzt nicht wirklich drüber nachdenken, sondern was wäre der erste Reflex, den ihr hättet? Spülen. Warte, Spinne oder Python? Nee, achso, ich rede schon von der Python. Also der Reflex, wenn du gebissen wirst. Ja, also das erste, so nachdem es schon passiert ist. Du würdest doch aufspringen, oder nicht? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, allein schon aus Reflex. Oder es zumindest versuchen. So, dem Typ ist nach 30 Minuten... erst die Idee gekommen, irgendwie was an der Schlange zu machen, um irgendwie versuchen, den Kiefer aufzumachen oder ähnliches. Hey, nach 30 Minuten. Er wollte es. Vielleicht hat sich das sehr gut angefühlt von der Würgeschlange. Ja, er hat so ein... Vielleicht hat er sich nicht getraut, in den ersten 30 Minuten irgendwas zu tun und dachte sich dann, ey, das ist jetzt schon eine halbe Stunde und er ist noch dran. Ich kann es nicht schlimmer machen. Er hat einen zicken Fetisch. Das kann auch sein. Gott verdammt, das ist der beste Blowjob meines Lebens, aber... Er tut ich bin eigentlich weh. Fertig mit Pinkeln, aber ich mag noch nicht aufstehen. Zum Glück hat sie in meinen Cockring gebissen. Nein, die Schlange ist der Perverse, weil die einfach nur Urin trinken wollte. Ja. Vielleicht war es nur durstig. Dann hat er wahrscheinlich aus Schreck und aus Angst wahrscheinlich ordentlich abgelassen. Jesus. Na, jedenfalls, dem geht's gut. Er wird wieder vollständig genesen. Yay, aber Alter, das heißt, jetzt ist er weltbekannt dafür, dass er eine Schlange am Schwanz hatte. Ja, warte mal, ich sehe gerade nur das Bild. Das kann Christian, glaube ich, gar nicht, das darf Christian, glaube ich, gar nicht zeigen, oder? Da sind wir wieder bei Toy Story. Ich habe eine Schlange im Stiefel. Ja, jedenfalls hier, wie das Klo nachher aussah. Wow. Ja, richtig. Beschreibt es mal mit Worten. Damn. Es ist so eine halb raus, die Schlange hängt noch halb aus dem Klo und das ist irgendwie, das Wasser ist gleich blutig rot gefärbt. Das Schlimmste ist die Toilette selber. Die ist geformt wie ein Stoppschild, nur so in die Länge gezogen. Ja, Kein Ring, kein Deckel, keine Spülung. Die mussten die Kloschüssel abmontieren, beziehungsweise zum Großteil irgendwie locker machen, damit sie irgendwie da vernünftig rankommen. Ja, genau. Ich versuche gerade zu überlegen, womit würde ich versuchen, eine Schlange umzubringen auf meinem Ring, Klo. Um den Ring wegnehmen, damit sie in den Ring greifen konnten. Ich würde versuchen, sie mit einer Nagelschere zu attackieren, weil das das einzige großartige Werkzeug ist, das ich im Badezimmer habe. Da sind zwei verschiedene Formen von Bürsten direkt neben der Toilette. Die hätte er... Die geht nix. Nee, es hätte nichts gebracht. Ich glaube, ich würde versuchen, zur Küche zu rennen. Das wäre die einzige Option. What the fuck? Das Problem ist, du ziehst die Schlange mit und die Schlange steckt wahrscheinlich irgendwo in den Rohren und die hängt an deinem... Also das heißt, du rennst und dann... Aus Schreck rennst du nicht in die Küche, sondern aus deiner Wohnung heraus. Die Nachbarin sitzt da. Hallo, Herr Nachbar, Sie haben hier eine riesige Schlange zwischen den Beinen. Dann sagt er, danke, aber rufen Sie bitte einen Notarzt. Nee, danke, und ein Tier hat mich auch noch gebissen. Und der Platon hat sich auch noch drin verbissen. Genau das. Und erst dann verliert er die Kontrolle über sich selber und wird bewusstlos. Punkt. Hey Christian, wo hast du mir... Bester Serien-Opener ever. Christian, kannst du mir gerade vom Stream nochmal kurz den Link schicken? Ging das gerade? Ich habe nämlich eine Idee. Ach da, lol. Ja, okay, cool. Danke, Christian. Wenn nicht, ist es auf fucking Knackpunkt und Arsch und Scheiße und Kack. Knackpunkt Dad, besucht es. Wir YouTube machen seltsame Scheiße. Knackpunkt. Oh, da ist so, ich bin aber jetzt mal für mein nächstes Bier bereit, weil das eine Winter... es war nicht schlecht, aber ein kleines bisschen platt. Das wirst du brauchen, denn ich habe noch ein richtig geiles Thema. Ja, warte. Wenn ich es brauchen werde... Ich sehe schon so, Ansgar schon keinen Bock mehr, Angelo schon Prost. So... Oh Gott, man hört das endlich auf. Christian versucht, sich Mut anzutrinken und ich versuche das gerade so schnellstmöglich hinter mich zu bringen. Ich versuche mich nicht mit Schaum zu übergießen. Niveau. Entweder sind viele Fäkalien oder Kackeschlangen oder so. Nee, es geht um Alter, mach es so delikat und zieh die Einleitung zu dem Thema so lang wie möglich. Okay, ihr kennt doch alle entsprechende Dating-Apps und Dating-Seiten und den Erfolg, den man damit haben kann. Ja, klar, Grindr oder wie die Scheiße heißt. Tinder, richtig. Und ich mach doch auch privat sehr häufig einen gewissen Witz mit einem bestimmten Körperteil, über das wir gerade gesprochen haben. Schlange? Und über eine Krankheit, die man sich angeblich damit einfangen kann, von der ich bis vor ein paar Wochen nicht wusste, dass das wirklich existiert, wenn ich mal ehrlich bin. Eitriges Wurstwasser. Ja, kommt wahrscheinlich damit einher. Das kommt sehr nah. Es geht um Genitalherpes. Es geht um Genitalherpes. Bis für ein paar Wochen wusstest du nichts von Genitalherpes. Nein, ich schwör's mal Gott, ich wusste es nicht. Ich hab immer nur. Warte. Er wusste es nur nicht. Nein, stopp, warte. Bis vor zwei Wochen wusstest du nichts von Genitalherpes. Nein, bis vor ein paar Wochen, habe ich gesagt. Das heißt, es ist nicht echt. Ein paar sind immer zwei. Was ist vor ein paar Wochen passiert? Warst du krank? Seit mehreren. Nein, ich wusste nichts davon, aber ich habe vorige Woche habe ich diese Internetseite gefunden. Ich habe es meistens als Beleidigung benutzt, beziehungsweise als Herabwürdigung von Sachen. Ich habe das Wort einfach nur in meinem Kopf zusammengesetzt. Ich wusste wirklich nicht, dass es explizit existiert. Merkt ihr, wie er sich immer weiter reinreitet? Nein. Deutsche Bildung. Aber es gibt noch eine viel bessere Sache. Das wird euch jetzt nämlich weiterbilden. Es gibt nämlich eine Seite, die nennt sich wie folgt. Wusstet ihr, dass es Herzinfarkte gibt? Ich dachte, das wäre bloß was ich mir im Kopf zusammengesetzt habe. Fuck it. Es gibt genitalherpesdating.com. Diese Seite existiert wirklich. Okay, ich bin raus. Eine Scheiße. Nee, es ergibt Sinn unter einem Aspekt. Erreicht. Wir haben Mann nur aus der Dr. Sommer-Ecke kommen. Lieber, guck mal. We've reached the pinnacle of quality. Ist das nicht das gleiche, als wenn du eine Dating-Seite hättest, bloß für HIV-positiv Kranke, die nicht Kondome verwenden wollen? Verstehe ich das gerade richtig, dass du Genitalherpes mit HIV gleichsetzen wolltest? Warte, ist nicht Herpes eine der Krankheiten, die niemals weggeht, bloß die Anzeichen gehen weg, aber die Erkrankung bleibt trotzdem? Ja. So. Ja, aber ja, also wenn du infiziert bist, kannst du keinen weiter infizieren mit dem gleichen Strang. Also wäre es eine gute Idee, das bei denen zu halten, die da sind, wenn du nicht Verhütungsmittel verwenden möchtest, die im gleichen Bereich sind. Ähnlich wie HIV. Bring dich aber nicht zwangsläufig. Christian, stopp. Christian, bevor du weiter in die Richtung redest, denk einmal ganz kurz darüber nach, was ich über Brustkrebsmenschen gesagt habe. Vor 10, 20 Folgen irgendwann mal. Und was für ein Riesenchaos ich daraus erwuchs. Pass auf, wie du sagst, die sollen bei sich und ihren eigenen Leuten bleiben und so. Wenn du eine ansteckende Krankheit hast und die nicht Maßnahmen gegen Ansteckung davon verwendest, wäre es besser, bei denen zu bleiben, die eh schon angesteckt sind. Wenn natürlich jemand aufgeklärt und trotzdem sich bereit ist, aber es ist wohl schlimmer, wenn Leute dann einfach, ja, fuck it, ich hab HIV, mir egal, ob die anderen auch HIV kriegen, dann fick ich halt rum. Ja, natürlich, klar, aber Sache ist die, genitalherpesdating.com. Okay, wir sind hier im Internet, es gibt nur zwei Extreme. Das ist so, wie Christian sagt, das ist für Leute, die das haben leider und nicht möchten, dass jemand, der das nicht hat, das bekommt. Leute, sollen wir einfach mal. Und es gibt solche, das sind absolut sicke Typen, die das haben wollen und dass sich deshalb auch da anmelden. Digital Herpes Dating. Ja. Gehst du nicht wirklich drauf, Alter? Du stehst auf Listen, wenn du da drauf willst. Das ist also, ich bin auch gerade drauf und es ist ziemlich witzig, weil du kannst nämlich angeben bei der Quick Search, was du nämlich hast. Kannst du auch mit Safe Search on Seite. Bilder suchen? Ich kann nicht auf die Seite. Nein, will ich nicht. Ich muss mal gerade für mich gehen. So. Warte. Ey, Zuschauer, wenn ihr also ansprechendes haben wollt, googelt doch einfach mal Genitalherpes mit Safe Search auf. Nein, tut es nicht. Nein. Und sucht Bilder. Nein. Und macht Safe Search aus. Und sucht das während der Arbeit. Das wird gespeichert. Sobald ihr irgendwo anders im Internet seid, wird euch jedes Mal irgendwas mit Genitalherpes begegnen. Tut es das nicht. Das ist richtig. Ihr könnt nicht mehr Amazon besuchen oder Google, ohne dass euch die Scheiße Ansgar ist immer noch. Ich weiß nicht, was ich Ansgar damals geschickt habe, aber er beschwert sich bis heute noch, dass seine komplette Amazon-Search-Seite dadurch komplett zerstört ist. Nee, es war wer anders. Längst wieder aufgehoben. Der hatte uns diese längst verdammte Masturbationshilfe geschickt. Ja, richtig. Und ich habe vorher noch mal zweimal drauf hingewiesen und da trotzdem drauf geklickt. Wir müssen allerdings dazu sagen, das war zu einer Zeit, in der Skype noch nicht diese Vorschaubilder hatte für Links, sondern da stand nur der Link. Richtig. Jedenfalls, wir möchten natürlich auch euch helfen, falls ihr bestimmte Bedürfnisse habt, einen Genitalherpes habt. Falls ihr HSV 1. Nein, wollen wir nicht. HSV 2, Herpes, HPV, HIV, wow, okay, cool. Hepatitis B, C, Chlamydien, was auch immer das hier ist, Syphilis und Gonorrhoe habt, das ist die Dating-Seite für euch. Dort findet ihr Gleichgesinnte, die euch helfen. Oder die auch helfen nicht. Also wenigstens einige davon sind, glaube ich, heilbar. Also komplett heilbar und nicht. Die sind bloß Anzeichen weg. War C nicht auch dieses, was nicht heilbar war? Ja, aber ist nicht Syphilis war das heilbar? Keilbar? Nee, weil, also was heißt Keilbar? Wo ist Medikamente tun? Unwissenheit schlägt hier sehr stark aus im Knackpunkt, weil wir reden ja über Themen, die keine Ahnung haben. Ich find's trotzdem super, weil es ist einfach so dieses so. Ey Leute, das ist einfach eine Dating-Seite für Leute, die eine bestimmte Geschlechtskrankheit haben und die vielleicht, was weiß ich, eine Resistenz gegen bestimmte, was weiß ich, was Erreger aufgebaut haben, beziehungsweise mit bestimmten Medikamenten einfach nicht behandelt werden können oder keine Ahnung was. Ich habe ein bisschen gekotzt. Oh, stell dir vor, wenn du das als ein Scherz dann jemanden, dem du eins auswischen möchtest, ein Date besorgst über diese Seite. Wow. Soweit habe ich noch nicht mal gedacht, aber okay, Angelo wohnt da. Ja, das ist richtig. Jetzt. Und Tobi wohnt da. Oh, sehr gut, warte. Tobi continued. Toby continued. Vielleicht sollten wir mal das Thema abbrechen, weil wir kommen in dunkle Bereiche. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich bin mit Brechen fertig. Also, ja. Lass mich doch jetzt nicht wieder. Er hat mir wieder einen Scheiß geschickt. Ich klicke ja nicht mehr drauf. Ja. Ich hab dir nur einen Daumen hoch geschickt, Alter. Gut, du hast gelernt, nicht mehr zu klicken. So. Wow, das ist so diese One in a Million, die ich mal irgendwie so alle paar Jubeljahre mal gefühlt rumschicke. Weißt du, direkt werde ich wieder gebrandmarkt auf Lebenszeit. Ja, natürlich. Das ist fast so schlimm, wie du einfach nur, weil du nicht geguckt hast, diesen einen Nachbarsjungen da unter 80 Kilo Sand begraben hast. Was? Keiner. Ignoriert das, selbst wenn ihr es hört, es ist nicht passiert. Ja, wir, Wisst ihr es nicht mehr? Wir hatten doch zusammen was gebaut. Und dann kommt er da mit so einer scheiß Schubkarre voll mit Sand an und passt nicht auf und schippt die aus und sitzt irgend so ein Junge da und ist da am Spielen und hat den Jungen unter dem Sand begraben. Ich kann mich daran erinnern, das ist... Leumundszeugen sind keine guten Zeugen und ich wollte nochmal sagen, dass das strafbar ist. Ja, nur wenn es bewiesen werden kann. Ja, natürlich ist das strafbar, kleine Kinder im Sand zu verbuddeln. Ey, er war minderjährig, also... Touché. So, aber hier, was ich habe, ist nämlich was sehr interessant. Wir alle mögen ja Heists und das Thema von Bankräubern und sonst was. Wir hatten ja letztens den Clou gehabt. Und den wir auch. Und eine Rachel Einspar hat einen sehr guten Heist geplant, meiner Meinung nach. Sie hat eine Bank in Colorado ausgeraubt. Nein. Warte mal, kannst du mir den Namen nochmal bitte sagen? Rachel Einspar. Also wenn man es... Der Nachname wird wie geschrieben? Einspar. Suchst du dich auf genitalherpes.com? Einspar, also E-I-N-S-B-A-R. E-I-N-S-P-A-H-R. Einspar. A-P-A-H-R. Aber Einspar. Vielleicht hat sie sich gedacht, mit dem Namen muss ich Bankräuber werden. Einspar. Die hat ein öffentliches Facebook-Profil. What the fuck? Vielleicht ist sie es nicht. Oh, warte mal, welche nicht. Ist das? Noch nicht. Ist der Mann oder ist es eine Frau? Und ich glaube, es ist eine Frau. Na, egal. Das ist eine fälschliche Frauenname. 28, sie ist, also vielleicht ist sie es nicht schuldig, sie ist bloß, wird verdächtigt, einen Bankraub begangen zu haben, während sie gerade Kinder am Babysitten war. Oh, warte, da müssen wir mutmaßen, da dürfen wir das jetzt nicht, okay, es ist nur eine Vermutung, dass sie den Raub begangen hat. Sie braucht das Geld für die Windeln. Sie brauchte das Geld für Unterhaltung, um die Kinder abzulenken. Nee, die Kinder waren währenddessen im Auto. Im Fluchtfahrzeug. Ja. Im Fluchtfahrzeug? Wow, nice. Nice. Was muss ich mit der M16 machen? Timmy, du hörst auf. Die Sache ist, das war eine Bank mit einem Drive-Thru-Schalter. Und dort hat sie mit einem Zettel erpresst, weil sie sonst die Kinder im Auto umbringen würde. Okay, ich finde eine Frau mit einem sehr, sehr ähnlichen Namen, aber ich glaube, das ist die nicht. Ist das... Egal, also einfach diese Idee. Oder? Wirklich, du brauchst... Du denkst dir, scheiße, ich hole mir jetzt Geld, indem ich Bankraube. Das funktioniert. Aber vorher hole ich mir noch die 20 Dollar für Babysit. Jeder Cent zählt. Wer den Cent nicht ehrt, der... Du kaufst dir... Du kaufst den ganzen Umzugskarton voller Küken, fährst damit zu Mc's und sagst, ich will sofort Chicken McNuggets ein Kilo oder ich bring die Küken um. Und das bei genau lebendigem Leibe lasse ich sie zerschreddern und zu Chicken Nuggets verarbeiten. Ja. Bitch. Ich möchte das... Nein, er will den letzten Dinosaurier töten. Ach scheiße, er hat kein Bein mehr. Ey Leute, hatten wir das letzte Mal? Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich habe irgendwann mal diesen total behinderten Spruch gelesen. Vor Millionen Jahren sind die Dinosaurier gestorben. Plastik wird aus Öl gemacht. Öl besteht aus toten Dinosauriern, mehr oder weniger. Grob über den Daumen gepeilt. Plastikdinosaurier werden aus toten Dinosauriern gemacht. Ja. Das ist leider wahr. It's the circle. It's a hard life. Okay, also ich muss sagen, Hut ab vor der Frau. Es ist tatsächlich eine ganz, ganz krasse. Die hat Balls, mehr als ich. Richtig, das ist einfach das sind so Eier. So. Du hast nicht Kinder, mit denen du Banken erpressen kannst. Ich wette, wenn du gehst, mit den Kindern die Bank erpressen. Kinder, mit denen du Bank erpressen. So gehst du mit dem Kind in eine Bank so, 1 Million oder das Kind bleibt hier. Oh, aber ich will die Verfilmung und das davon sehen. So, ich will Pokémon spielen. Das wäre so ein toller Film. Die würden das garantiert machen, irgendwie anders. Justin Bieber spielt eins der Kinder. Oh Mann. Und dann, ja, erschieß ihn, das ist Justin Bieber, erschieß ihn. Das ist Alter. So wie Sauf ab, Jack. Du bist Leonardo DiCaprio. Egal. Wirklich, ich glaube, jetzt Leonardo DiCaprio als Kind zu casten, ist ein bisschen schwierig. Ich meine, auch wenn verjüngt durch CGI wurde. Nein. Er hat ja mit The Revenant hat er ja endlich den Dings bekommen, den Oscar oder irgendeinen so Scheiß. Und den muss er sich auch verdient haben. Also muss er jetzt perfekt eine Rolle als Kind jetzt perfekt darstellen. Definitiv. Oder wir casten einfach 100 private Familien und lassen uns deren Geburtstagsvideos und so zuschicken. Und dann ändern wir einfach das immer so um, dass innerhalb der Videos das Kind, das im Hauptfokus steht, dass das dann Leonardo DiCaprio ist. Und dann stellen wir das ins Internet. How about du Idiot, du hast uns gerade Millionen von Euro gekostet. Du hast die Idee live im Knackpunkt verraten. Ja, oh, dem einen Zuschauer, der eigentlich nur... Eigentlich nur du bist, weil du den Scheiß nicht ausmachst. Angelo, kannst du das mal wegmachen? Was denn? Du hast doch die ganze Zeit Knackpunkt nebenbei laufen. Du hast doch diese Live-Übertragung hier bei dir auf dem Monitor. Hat einer von euch noch ein anderes Thema oder könnten wir zu dem Thema übergehen? Bist du? Nein. Nur du kannst. Ich hätte eins, aber das spare ich mir für wann anders. Ich habe keine Themen. Jo, ich habe noch was Cooles gefunden, aber das ist, glaube ich, kein Thema wert. Also, hau mal raus. Ich habe für Krakel Comics versucht, ein bisschen was abzudaten, und zwar einen eigenen Font zu erstellen und habe da ein bisschen was geschaut. Und es gibt viele gute Font-Creation-Software-Angebote, die kosten allerdings eine ganze Ecke. Kaching. So, weiter. Wenn man ein bisschen sparen möchte, gibt es Glyphar Studio. Kaching. Weiter. Und ist eine Weblösung. Mit Y oder mit I? Mit Y, wie Glyphe, Glyphar. GLYPHR, Glyphar Studio in einem Wort. Und ist eine webbasierte, vektorbasierte Lösung, die nichts kostet. Und du kannst da halt Clicky-Bunty-mäßig dir deinen eigenen Font zusammenstellen. Alternativ kannst du bereits bestehende Fonts hochladen, die ja meist als OTF oder TTF gespeichert sind. Die kannst du dann hochladen und dann halt weiter bearbeiten. Oh, ziemlich cool. Okay, es geht jetzt halt, aber warum willst du eine eigene Font haben? Damit ich den anderen Font nicht mehr benutzen muss, der zwar frei ist, aber halt wem anderes gehört. Ich glaube, Ansgar sagen kann, hey, du schuldest mir 20.000 Euro, weil du meinen Font benutzt hast. Ganz einfach. Du hast deinen Businessplan zerstört. Ja, wir sind wieder quitt. Super. Und alles, wer Geld verliert, sind bloß Angelo und ich. Und wenn ich bei der Idee mitverdiene, nicht bei der Idee mitverdiene, fuck! Ihr wollt auch, dass wir arbeiten, bis wir 40 sind. Bis wir was? 40? Alter, ich wäre froh, wenn ich arbeite. Google hat mit deinem Hirn gevögelt. Das geht doch. Alter, du hast digital Hebisse in den rechten Frontlappen. Hey, ich dachte, männlicher Callboy ist 40 das Rentenalter. Wenn ich 16 Jahre arbeiten müsste, weißt du, wie geil das wäre? 40, Alter, das bedeutet, in 9 Jahren bin ich fertig? Wow. Hey, wow. Warst du bis 31? Ja, ich bin 31. Haha, du altes Stück Scheiße. So, aber dann sind wir auch mit allen Themen durch. Nein, weißt du nicht. Doch, weiß ich. Keiner nicht noch was, keiner nicht kurz unterbrechen wollen, nichts, sonst was, nein. Ja. Schreib's mir privat mal bitte kurz. Ansgar? Schnauze. Wir wollen jetzt über den Kackfilm reden. Ja. Was? Nämlich, wir fangen an mit dem schöner Film. Wir sprechen jede Woche über einen der 250 besten Filme der Welt. Warum? Weil die Liste auf der Internet Movie Database scheiße ist und kacke und unsere Ideen davon sind viel besser. Also demokratisch bestimmen wir, welche Filme wohin gehören, einen pro Woche. Dieses Mal haben wir uns angeguckt The Shining. Wer hat ihr denn mit angeguckt? Ich muss dir da erstmal komplett widersprechen, weil die IMDb ist nicht scheiße, diese Filmliste beruht auf der Meinung der Community und es sind wie viele tausend Leute, die du gerade beleidigt hast? Millionen, welche? 20. Oh, okay. Ich gehe da einfach auf den Satz zurück. Und dann sind wir nicht. Schau dir, wie doof der Durchschnittsmensch im Internet ist. Dann entscheiden mal 4 oder 3 Leute darüber, ob wie und wie gut der Film war. Alter, das ist so wie Wahlen. Das sind auch nicht immer dieselben. Doch, das sind immer dieselben. Nein, schau dir an, wie doof der Durchschnittsmensch ist und die Hälfte ist dümmer als das. Neue Leute. So, Shining. Ich möchte nur noch mal kurz dazwischen schmeißen, dass die Meinung, die gerade vertreten wurde, nicht unbedingt die Meinung des Knackpunkt widerspiegelt und auch nicht die persönliche Meinung der jeweiligen Autoren, Mitarbeiter und Gastautoren. Nur die Meinung des Typen mit dem Hut oder worauf immer jetzt gerade. Warte, dass die Hälfte unter dem Durchschnitt liegt, wenn die andere Hälfte über dem Durchschnitt liegt, ja, das ist meine Meinung, die ich absolut 100% vertrete. Ich möchte noch einmal darstellen, dass bitte diese Meinung nicht für die gesamten Mitglieder des Knackpunkts steht. Weil Logik nicht für die ganzen Gesamtmitglieder. Anzeigen, Anklagen oder ähnlichem bitte an die entsprechenden Personen weiterzuleiten sind. Danke. Sven Schnauzer. Christian, du bist in der Hälfte, die die andere Hälfte möglich macht. Ich möchte noch einmal darauf hin. Ja, weil wir nicht ein paar Maßnahmen starten wollen. Alter, was ist los? Ich möchte noch einmal dringend darauf hinweisen. Leute, was ist los mit euch? Ich hab doch nur gesagt, dass er in einer Hälfte ist. Ich hab doch nur gesagt, dass er in einer Hälfte ist. Wow, okay, ja. Wir haben The Shining geguckt. Kann ich jetzt bitte endlich Einleitung weiterführen? Danke. Ich habe den Film diesmal auch gesehen, deswegen möchte ich sogar gerade ein bisschen drüber reden. Wie, du hast einen Film gesehen? Ja, ich habe sogar auch gesehen. Er hat den Film gesehen. Er hat sogar ein paar andere Filme gesehen. Ich hatte die Woche relativ wenig zu tun. Ich war krank zu Hause, lasst mich. Ja, ja, Genitalherpes. Genitalherpesdating.com. Ja, Sven, erzähl mal, erstmal, ohne Spoiler, ohne alles, bloß, was haltet ihr davon und würdet ihr das weiter? Ansgar. Ja, ist gut. Okay, Sven. Nein, finde ich nicht gut. Angelo? Was stimmt nicht mit dir? Einfach immer anti sein, egal okay, was. Okay, gut, also, Shining, ja, gefällt mir. Weiterempfehlen, bedingt. Es kommt drauf an, wem. Generell, ja, speziell im Publikum ist wieder individuenabhängig. Und wieder geht es darum, dass eine Hälfte des Films die andere Hälfte des Films möglich macht. Richtig. Bleiben wir bei deinen Ansichten. Ich bin das nächste Mal sowas von nicht dabei. Ich auch nicht. Aber ich würde ihn auch auf jeden Fall empfehlen. Ich möchte Knackpunkt sehen mit nur Christian. Weil. Ganz allein. Können wir vielleicht beim Thema bleiben? The Shining. Ja, Entschuldigung. Natürlich. Keine Glanzstunde hier gerade. Selbst wenn man nicht unbedingt die Materie, die Charaktere oder sonst was mag, einfach dieses. Es ist immer noch Kubrick. Und das, wie cinematografische Sachen dargestellt werden, wie geschnitten ist, wie der es schafft, Emotionen hervorzurufen, dadurch einfach bloß, dass er eine Szene zu lange andauern lässt und langsam einen das irgendwie, Unmut fühlen lässt und so. Mhm. Das ist halt einfach bloß voll an ihm. Also, ja, nein, ja, ja, man kann es empfehlen. Danke, dass ihr zugehört habt bei dieser Filmbesprechung. Ja. Aber so grobe Geschichte, es ist eine Verfilmung von einer Stephen King-Geschichte. Als dessen, wie die meisten Geschichten von Stephen King, geht es um etwas Horror. Weil er ist ja immer noch der König des Horrors. Hahaha. So. Und wie die Geschichte anfängt, ist dieses Jack Nicholson, kreativerweise genannt als Jack. Moment. Wir hätten die Jack Nicholson-Version sehen sollen. Ja. Weil es gab in den 90ern, in den späten 90ern auch noch eine Jack-Nicholson-Variante. Gut, dass ich die gesehen habe. Nein. Nee, es gibt noch eine andere Version, aber die hat keiner von uns gesehen, glaube ich. Made for TV, davon habe ich gehört, aber. Ja. Es ging auf die Liste und die war Jack Nicholson. Also, Jack Nicholson kriegt ein Jobangebot, dass er bei einem Hotel, dem Overlook Hotel, aufpasst für die Wintermonate auf das Hotel, weil da wird es lahmgelegt und es ist halt günstiger, das ganze Jahr herum dort einen Hausmeister zu lassen, damit er dort die trotzdem geheizt lässt ein bisschen, damit nicht Kälteschaden kommt und aufpasst, wenn halt irgendwie andere Scheiße ist und Einbrecher, als, naja, das Ding völlig verrotten zu lassen für 6 Monate und dann wieder neu aufbauen. Weil ganz Jahr Betrieb war wegen ein paar doofen Gründen nicht so. Das ist der Grund, warum ins Hotel gefahren wird. Zudem gehört seine Frau, die irgendwie unglaublichen Qualitäten hat, eine arg vermöbelte Frau zu sein. So dieses, als sie am Anfang erzählt über diese Geschichte, wie ihr Mann irgendwie dem Sohn zu hart gezogen hatte. Wie hieß sie übrigens nochmal? Wendy? Jacks Frau einfach. Bin ich unsicher. Und Wendy. Ich bin mit Namen sehr scheiße. Ah, okay. Auf jeden Fall, das heißt, das ist so diese typische Frau und du denkst, oh Schätzchen, nein, verteidige nicht deinen schlimmen Mann. Das ist, nein. Und dem Sohn, nennen wir einfach Doc. So. Und er hat scheinbar telepathische Fähigkeiten, wie das so häufiger in... Hatten wir schon die Spoilerwarnung? Also, das ist ja noch die erste halbe Stunde nicht mal. Da kommt das ja alles vor. Ich weiß nicht, die Sache ist, Spoiler ist Sachen, die nicht im Trailer wären. Und das wäre garantiert. Hast du den Trailer gesehen? Ja. Deswegen heutzutage wäre es ein Trailer. Das heißt, so, das Kind aber... Anstelle, dass das Psioniker oder Telepathie oder Gedankenlesen oder so genannt wird, ist es The Shining, das Glänzen. Ja. So, aber ab hier kommen wir mal in Spoiler rein. Spoiler, Vorsicht. Okay. Ihr wurdet gewarnt. Ich finde es total ätzend, dass in dem Film George Clooney die Bandpferde einfach verrecken lässt. Der Digga, Typ das, geht das mir so das, zu. Ne? Das bist du und das mache ich mit dir, wenn ich das nächste Mal auftauche. Das ist okay, aber du kannst. Hör auf, sein. Scheiße zu labern! So. Ja, was war denn jetzt mit den Elefanten? Du brichst immer an derselben Stelle ab. Was hat George Clooney denn mit den Elefanten gemacht? Es sind Pferde. Und der ist durchs Bild geritten. Dreimal. Nein. Shining. Shining finde ich eigentlich wirklich einen richtig guten Film. Obwohl er ein alter Film ist. Aber wir haben ja geklärt, ich bin 31, ich darf alte Filme gucken. Und was mir gefällt, ist einfach, es ist so ein bisschen Jack Nicholson at its best, wenn es zu diesen Schlüsselmomenten kommt, wenn er zum Beispiel einfach in der Bar sitzt und dem Wirt, der ja gar nicht wirklich da ist, einfach erzählt, wie ihn die Frau nervt und keine Ahnung, es sind so diese Kleinigkeiten, wenn er so aus sich herauskommt und dann versucht er sich wieder zu fangen und dann rastet er wieder aus und dann. Also das ist ein guter Moment, das ist toll, wie er so nach und nach. Ich soll mal ein bisschen mehr erklären, was passiert. Also die kommen bei dem Hotel an. Und nach, weil es ja die Abgeschiedenheit ist und vielleicht andere Gründe, man weiß es erstmal nicht so wirklich genau, ob es bloß Wahnsinn ist oder doch was Übernatürliches, wird Jack irgendwie ein bisschen seltsam. Und dann, er war halt vorher Alkoholiker oder es wird angedeutet, dass Alkoholiker war. Und dann hat es aufgegeben, nachdem er seinem Sohn wehgetan hatte. Dann irgendwann. Ich wollte gerade sagen, da war doch noch hier der Mord, der da irgendwie passiert ist. Oh nein. Ja, nämlich. Sorry, ich habe gerade eBay-Sachen gecheckt nebenbei und ich habe gerade ein Amiibo für 1,50 Euro verloren. Beim Vorstellungsgespräch wurde ihm erwähnt, ja, Vorsicht, da gab es einen Mord von einem, der wahnsinnig geworden ist. Aber das ist ja nichts. Er hat bloß seine Familie zerstückelt, sie auf einen Haufen gepackt und dann sich selber umgebracht. Aber also langsam verfällt er dem Wahnsinn und man weiß nicht, ob es übernatürlich ist oder sowas. Und da kommt er dann in diese Bar, die einfach leer geräumt ist, wo kein Alkohol ist. Und dann so, Barkeeper, komm. The Golden Room. Ja, gib mir das Übliche oder so. Und dann, oder Louis, wie geht's hier? Und dann plötzlich steht dort Lloyd. Der Kerl. Lloyd? Ach, ups. Lloyd. Ich wüsste nicht. Also, er ist der beste Charakter im ganzen Film. Er ist Sie super. Wissen, was Sie jetzt zu tun haben. Wir können das nicht tolerieren. Ihr Geld ist nicht gut hier. Aber. Also so, dass er langsam in den Wahnsinn verfällt. Die Frau, die langsam rausfindet, dass irgendwas mit ihrem Mann nicht mehr so gut ist. Das Problem ist noch verstärkt dadurch, der Mann ist ein Autor. Das heißt Künstler, das heißt durch Alkoholismus und so, durch zu explosiven Stimmungsschwankungen ein bisschen geneigt. Und deshalb, er mag es halt alleine und abgeschieden zu schreiben auf seiner Schreibmaschine. Und sofort hat er die Regel aufgestellt. Nein, hier, wenn ich schreibe, dann bleibst du draußen. Weil sonst bringt es mir, muss ich stundenlang mich wieder reinfinden, wenn du mich störst. Ja. Und so eine Art natürlich viel besser, weil es Jack Nicholson ist, aber naja. Und ja, schon da hätte schon sie sehr gut schon, getroffen. Als das schon auftaucht, hätte sie sagen müssen, okay, fuck it, dann bleib halt alleine, dann nehme ich jetzt meinen Sohn und fahr weg. Als die Würgespuren waren, dann spätestens. Weil Kind taucht auf mit Würgespuren. Du denkst natürlich, die einzige andere Person hier muss das gewesen sein. Hey, nein, Ehemann Jack, warst du das? Und dann, nein, natürlich war ich das nicht. Er geht weg, beschwert sich bei der imaginären Kneipe, dass, natürlich, ich bin immer schuldig, wenn er der Einzige ist, der da ist, das sein könnte. Außer seine imaginären Freunde. Ja. Und dann kriegt vor dem Kind erzählt, dass, nein, es war diese Frau, die hier irgendwo wohnt im Gebäude. Irgendwie eingebrochen ist oder sonst was, ihn gewirkt hat. Und dann er geht dorthin, findet sich, aber dann ist die ganze Sache, wenn es keine Frau dort gab, wie er sagt, dann war er es, der das Kind gewirkt hat. Ja, und dass er das dann selber nicht so. Also halt ab! Aber sie ist das Problem ihrer Zeit. Sie ist ein bisschen zu schwach, nicht starke Persönlichkeit. Sie kommt rüber, als ob sie schon einige Jahre Ehe durchgemacht hätte mit einem starken Alkoholiker. Stockholm. Ja, das geht das schon nicht mehr anders. Natürlich, dieses Zeitalter, also besonders sie, sieht ja nicht aus, als ob sie einen Job hätte. Es wurde auch automatisch angenommen, dass sie kocht. Ja. Und damit dann Sohn groß zu ziehen, das heißt, sie ist wahrscheinlich einfach bloß, weil die Chancen in der freien Welt sind etwas weniger, also Zwangsgemeinschaft hat da gegeben. Keine Ahnung, es ist ein düsterer Film mit den Teilen davon. Aber es sind einige sehr, sehr gute Momente. Da sind so viele gute Momente, die du jedem erwähnen musst und jeder weiß, was du bist. Hier kommt Johnny! Weiß jeder die Szene. Jeder weiß sie, jeder liebt sie, jedem ist sie im Gedächtnis geblieben. Diese Szene mit den zwei gruseligen Zwillingsmädchen, die irgendwelche Szene mit dem Kerl im Hundekostüm, der dem anderen einen Blowjob gibt. Für immer. Und der Aufzug, der sich öffnet und der ganze Flur steht unter Blut. Hektoliterweise. Ich fand richtig gut, noch während des Bewerbungsgesprächs, als Jack ja darüber informiert wurde, über den kaputten Typen, der seine Familie zerstückelt hat und so. Mhm. Und Jack dann nur so sein übliches Jack Nicholson-Grinsen aufsetzt und meint, das wird nicht passieren. Das wird wirklich nicht passieren, weil der Typ im Labyrinth ja eingefroren ist. Leider nicht passiert. War nicht genug. Das Geilste fand ich, wir wissen ja alle, Jack Nicholson war auch ein verdammt guter Joker. Und ab einer gewissen Stelle, sie ist endlich schlau geworden, ist mit einem Baseballschläger ihm am Fernhalten. Und er kommt langsam auf sie zu, sie macht ein paar schlechte Schläge und er bloß, give me the bat, give me the bat. Und ich muss so vorstellen, wie der als Joker, give me the bat. Nein, das Witzige ist, er sagte doch noch, ich will dir nicht wehtun, nein, ich werde dir nur deinen scheiß Kopf runterschlagen. Einfach dieses so, was geht da gerade in deinem Kopf? Ich meine, okay, wir kriegen den ganzen Film mit, was in deinem scheiß Kopf rumgeht, ja, aber Alter, also, was stimmt nicht bei dir? Ein Problem, ich glaube, mein Akku hat sich aufgehängt und meine Kamera müsste sich, glaube ich, abgeschaltet haben. Ja, richtig. Bauchreden ist gerade. Nee, ohne Scheiß. Aber ich hab den ja in relativ jungen Jahren gesehen und ich muss wirklich sagen, das hat mich ziemlich abgefuckt. Ach, deswegen hast du es nicht so mit Jumpscares, okay? Nee, ich hab's aber generell nicht so mit Horror. Ist wirklich so. Und das war, das ich weiß nicht, zählt der eigentlich schon in Richtung Psycho? Das geht auch schon in Richtung Psycho-Horror, ja, oder? Weil ich sag mal, transportiert ja jetzt nicht über Jumpscares jetzt primär sein Horror-Element, sondern mehr über Musik und Atmosphäre. Richtig. Sofern das überhaupt jetzt wirklich Psycho-Horror definiert. Und ich muss wirklich sagen, so die beiden ist sehr, sehr plump jetzt, für mich halt jetzt, um das mal zu trennen. Also es ist psychologischer Horror. Einfach bloß nur das, weil... Ja, okay, gut, kann ich mitleben. Vielleicht vertue ich mich damit jetzt auch, aber ich fand diese, ja, jetzt kann ich es durch die Kamera nicht mehr so schön, durch die fehlende Kamera nicht mehr zeigen. Diese wunderschönen Einstellungen, diese in der ersten Hälfte des Films, glaube ich, noch sehr, sehr viel hatten. Immer diese Einstellung, irgendeine Person steht in der Mitte, drumherum ist irgendein Teil des Hotels, die einen Kasten darum bilden. Und alles ist immer so wie im Kubismus, so irgendwie zentral dargestellt. So im das sind immer irgendwie Hausflure, zum Beispiel diese Badezimmer-Szene, die konntest du dann sehen. Das Badezimmer perfekt in der Mitte ausgelagert, darum dieser leicht abgerundete Torbogen, der dann also eine ganz, ganz gewisse Optik einfach dargestellt hat. Alles war symmetrisch, alles war perfekt ausgelagert und zentriert. Das ist Kubrick, der ist halt wirklich Bilderbuch, hat die Regeln sozusagen erfunden, nach denen gearbeitet. Immer. Und immer. Und das hast du, wenn der Junge durch den Flur gurkt mit seinem hässlichen Dreirad. Die haben selbst geplant, die Teppiche, auf denen er fährt. Weil du dann immer irgendwie in ungleichmäßigen Abständen das hast, dass das Dreirad rattert, nicht rattert, weil Teppich ist, rattert. Ja. Oder die Szene, wo er in dem Flur auf irgendeiner Etage plötzlich mit diesen Autos spielt und hast du diesen Teppich, der ja schon in diesen kubischen Formen dann irgendwelche Winkel und Zirkel erzeugt. Okay. Und der Junge sitzt genau in der Mitte einer T-Kreuzung. Genau in der Mitte. Und spielt genau in der Mitte dieses Teppichs irgendwie mit diesen Autos Straße. Oder Unfälle und VW-Laster ziehen irgendwelche Bagger hinter sich her. Es spielt Cobra 11. Das ist ja das Witzige. Dieses Framing sorgt dafür, dass wir immer uns auch eingeschlossen fühlen dort. Selbst obwohl die ein ganzes Hotel haben an Platz, sind sie eingeschlossen und können nicht weg. Richtig. Ja. Genau das. Und das trägt unglaublich viel der ganzen Emotion. Das ist richtig. Was ich auch großartig, also ich muss sagen, über die, ich glaube, das die ersten 75%, also ein riesiger Teil des Films, gehen mir sowohl die Frau als der Junge auch tierisch auf den Sack. Mhm. Einfach so als Zuschauer, einfach wie die sich benehmen, weil es ist so dieses Faktor, du hast so ein dominanten, unterdrückenden Vater quasi, der eigentlich der einzige, wir hatten es ja eben schon als Punkt, der einzige gewesen sein muss, der ist quasi hier Würgemale und überhaupt und er erzählt dem Wirt, erzählt er glaube ich auch diese Geschichte, so dieses ich wollte dem Jungen nie was tun. Einmal ist mir die Hand ausgerutscht. Vielleicht auch noch ein zweites Mal. Aber ich würde ihm niemals. Ach, und die Mutter denkt, ich bin ein Monster. Sie wissen, was sie tun müssen. Nein, aber wie gesagt, die ersten 75% des Films gehen die beiden mir einfach auf den Sack, weil die beiden sich in meinen Augen nicht vernünftig verhalten. So wie ich dasselbe Problem habe mit, was war das? Stand by Me? Und da ist er weg. Sie Film. Du hattest gerade ein für uns gerade irgendwie was ab. Achso, okay, Stand by Me. Da hatte ich schon erzählt, dass ich da dasselbe Problem mit hatte. Das war mir zu viel Film in gewissen Sachen. Da hatte Christian dann, glaube ich, erzählt, ja klar, aber früher, die Leute, die sind ja auch relativ schnell erwachsen geworden, wenn sie halt, ne, in den und den Bedingungen und so. Und klar, wenn Jack Nicholson als dieser Autor in diesem Hotel im Winter mein Vater wäre, dann würde ich wahrscheinlich auch die Fresse halten. So. Ja. Es ging mir tierisch auf den Sack. Allerdings hatte das Ende für mich eine sehr große, einfach, ich war sehr, sehr glücklich mit dem Ende. Noch ein Punkt. Weil ich ein sehr rachsüchtiger Mensch bin. Noch ein Punkt vorher, bevor wir so wirklich zum Ende kommen. Die Sache einen großen Teil des Films ist es auch so, du weißt nicht wirklich, was ist es. Weil, ja, richtig, genau, ist es der Sohn, der irgendwie seltsam drauf ist, oder der Vater, der bloß seltsam drauf ist? Ist es bloß Geisteskrankheit, Übernatürliches? Weil du hast am Ende ja nochmal dieses Reingezoome in dieses Bild. Also, da ist es ja klar geklärt dann. Wenn das ist, dann muss es ja das sein. So, aber. Ja, klar. Bloß vorher ist es die ganze lange Strecke, weil dann ist der Sohn mit einem Messer irgendwie über der schlafenden Mutter Red Drum am Murmeln, so. Oh mein Gott, hat er die ganze Scheiße gemacht? Hat er sich selber gewirkt? Jetzt, wenn er jetzt den Scheiß ohne irgendwas zu machen, hat er das vielleicht vor? Ich weiß es nicht. Richtig. Und der Mann, vielleicht ist er halt. Dann beginnt die stereotypischste Szene des gesamten Films. Welche? Nachdem der Junge dann zu der Mutter kam, die aufgeweckt hat und Red Rum. Badezimmer? Achso, nee. Ja. das ist sehr nah danach, das ist richtig. Aber hat einer von uns jetzt eigentlich schon über den anderen Typen da geredet? Nein, weil es ist zu traurig, diese verdammte Geschichte. Also, welchen meinst du? Meinst du den Kerl, der vorher zerstückelt hat? Oder Nein. den mit hoher Melanin-Hautkonzentration? Ich rede über den Schwarzen. Sag es doch einfach, Jesus. Sag es doch einfach. Der andere Typ, der das Shining hat, du hättest seine Hautfarbe nicht mal erwähnen müssen. Der Koch. Anfänger. Dick. So viel Dick, wie in dem Film vorkommt. Ja, yeah, this is Dick from the Overlook Hotel. Hieß ich hier. Also, Richard. Nein, aber der schien ja zum Beispiel auch sehr viel zu wissen, weil er sagt dann, ja, er hat das Shining. Und du bleibst aus Zimmer 237 weg. Ja, okay. Ja, genau. Tür auf. Zimmer 237, erstmal reingehen. Ja. Das ist genauso dieses so, nimm nicht die Sachsen, schütte nicht deine Familie. du hast Angst vor Zimmer 237. Nein, aber ich bleib einfach nur so weg von dem Zimmer und stell keine Fragen. Ja. Ja, also es gab eine Mentor-Persönlichkeit, die mitbekommen hat, dass er was Besonderes ist, dann aber Urlaub hatte, also fuck it, Urlaub! Ja, das ist kein Mentor, das ist ein fremder Mann, der deinem Sohn Eis gegeben hat. Und du warst vollkommen okay damit. Komm, der hat, glaube ich, mehr Zeit als Obi-Wan mit Luke verbracht. Vielleicht. Nicht ganz zu geben, aber in die Nähe kommt's. Oder die gleichen möchte Fremde. Mich da nicht zu äußern. So, aber... Das heißt, er erklärt ein bisschen was davon, was Shining ausmacht oder so, seiner Meinung nach. Diese halt einen Glanz zu haben, des Übernatürlichen, so sonst was. Egal. Er kriegt das mit, kriegt dann auch mit in den Träumen oder so, dass scheinbar dieser Junge um Hilfe ruft, versucht rauszufinden, ob da was los ist, kriegt aber nichts zurück, also macht er sich an, ich fliege zurück und ich nehme mir ein Stehmobil und ich fahre dorthin und schaue nach, was da passiert und dann werde ich getötet. Und dann kriege ich eine Axt in den Rücken. Weil er schwarz ist. Gott verdammt. 80er-Jahre-Filme. Ich weiß nicht, der Teppich ist sehr 70er. Der Teppich ist sehr, sehr 70er. Wer, Oh, genau 1980. Ja, wann ja, hat King das denn nicht vorher schon so geschrieben? Oder hat Kubrick das erst so eingedreht? Warte. Das ist die Frage. Wer weiß, ob der denn im Buch schwarz war oder nicht. Das ist doch vollkommen scheiße. Das darf ich zitieren, oder? Wenn das im Buch steht. Keine Ahnung. Wir wissen alles. Weil das ein ganz böses N-Wort und Koch danach beinhaltet. Ja, richtig, deswegen, also es beinhaltet das böse N-Wort und Koch dahinter. Es ist aber ein Zitat aus dem Buch. Ja, stimmt, im Film war es auch. Ja, richtig. Fucking Lloyd, ich hatte solche Hoffnungen in dir. Du bist ein cooler Kerl, aber dass du Nougat verwendest, wirklich. Das geht klar. Können wir bitte aufhören, ein Substitutionswort für ein Substitutionswort erfinden zu wollen? Nougat ist nicht gut. Ich mag Nougat. Ich wollte gerade sagen, ich mag Nougat. Aber egal, wir wollen ja nicht zu sehr ins Finale gehen. Du kannst nie wieder irgendwie, keine Ahnung, Nutella oder irgendwas mit, oder Nougat oder irgendwas essen, ohne dass du an Rassismus denken musst. Nein, ich denke nie an Rassismus. Wir können über Filme reden und nicht Rasse. So. Also, für Leute, ich meine, den Film ist für sehr viele Gruppen von Leuten zu empfehlen. Leute, die Horror mögen. Leute, die Toy Story mögen, weil das war die gleichen Teppiche und so. Leute, die Filmgeschichte und einfach die Szenen, die Zusammenstellung und so lernen, Filmschüler und alles dergleichen. Da ist die Gesamtkomposition dieses Meisterwerks ist ja grandios. Kubrick, wie einfach sehr viel impliziert und rein. Wer Jack Nicholson mag, hat dort super Sachen dabei. Also, wer bevor ihr euch sagt, Tod durch Axt mag, guckt diesen Film. Oh. Bevor ihr euch denkt, ich guck mal Paranormal Activity an oder so, guckt euch lieber das an. Paranormal Activity. Das ist ja modernerer Horror, also schaut euch lieber das an. Aber wir hier sind ja auch eine Gruppe von Leuten, die Sachen einordnen. Richtig, wir brauchen die aktuelle Liste. Sekunde, das ist... Komm, schick, du Sau. Oh, minus 104 Character remaining. Oh. Was? Wie kannst du das hinkriegen, wenn du nur ein paar Filme aufzählen musst? Oh, fuck. Wenn ich den Chat auf YouTube verwenden möchte, ist minus 104 Charaktere remaining. So, das ist das Ranking. Wie hieß nochmal diese tolle Seite, die wir benutzen zum Würfeln? Oder Random.org. Random.org. Okay, ich mach die schon mal auf. Ah, lass mal kurz gucken. So, also ich habe die bisherige Liste. Hat denn jeder einen Ort, wo er sie einordnen würde? Ich guck sofort nach. Du musst 8 gesehen haben, ne? Du musst die Hälfte gesehen haben, ja. Hast du, glaube ich, nicht. Du hast jedes Mal, du hast recht früh am Anfang gesagt, nee, ich guck das nicht. Keine Lust. Er hat ja nachgeholt. Hat auch eine ganze fucking Woche. Das zählt nicht, das ist uninteressant. Das zählt nicht mehr. Check, ist raus. Check. Nie wieder die Chance. Ja, fuck, mir fehlen 2. Oh. Was? 2, 3, 4. Ich muss ja 8 gesehen haben. Die Hälfte, damit man ein Votum machen kann. Weil sonst ist es ja, du hast nichts gesehen und dann willst du einordnen. Deswegen check. Ja, fuck, mir fehlen 2. Ist egal, krieg ich bis nächste Woche hin. Ja, beim nächsten Mal kannst du dann endlich mitmachen. Eventuell. Da musst du aber 9 gesehen haben. Ja, dann ist das ja egal. Die Woche hinweg drei Filme. Ganz ehrlich, mein Vote zählt ja nicht, aber ich würde ihn jetzt ehrlich gesagt nicht in den Top 10 sehen. Was? Gut, dass du raus bist. Zum Glück zählt dein Vote nicht. So. Hat jeder sein Votum, der voten kann? Fang mal einfach schon an. Ich habe das gleich bis hier. Okay, wenn du uns beeinflusst hast, ich würde es auf Nummer 4 setzen, weil ich immer noch Terminator zu sehr mag. Deswegen, du setzt es auf 4. Ich sehe es besser als Stand By Me. Ich mag... Das Problem ist, Stand By Me hat halt die Beziehung zwischen den Leuten besser gemacht als das hier. Aber einfach wie diese Szenen, wie es sich bringt, wie es Emotionen aus dir rausholen kann, einfach bloß dadurch, dass bei ein bisschen Musik, die auch nicht so gruselig, ein paar Sekunden zu lange auf einer Szene gelassen wird. Das ist halt ein verdammtes Meisterwerk in dem, was es erreichen wollte. Deshalb ist es bei mir auf jeden Fall Platz. Ansgar? Ich sehe es definitiv in den Top 10, aber nicht in den Top 5. Er war gut und ich mochte auch eben diese Anhänge, diese Ordnung des Kubismus und diese Einstellungen und die Emotionen, die getragen wurden. Allerdings, weiß ich nicht, ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gesehen und er wird mit jedem Mal schwerfälliger. Ich hätte ihn auf Platz 8 gesetzt. Einfach, weil ich für eine Handvoll Dollar nicht so sehr mag. da bin ich sehr subjektiv. Western ist einfach nicht mein Ding. Und ja, Memories of Murder war einfach doch noch besser. Dann wären wir bei... Also Anto, kannst du auch nicht voten, oder was? Ja, ich kann voten. Ja, dann, wo möchtest du es an? Und ich sehe es ähnlich wie Ansgar. Einfach weil mir die Top 5, so wie sie sind, sehr gefallen und ich The Shining nicht besser finde als Wild Tales, Dream Mile, Terminator, Stand By Me und Der Clue. Ich finde ihn allerdings besser als Toy Story. Und das hast du jetzt nicht gesagt. Toy Story, nein, das ist ja schon nicht mehr in den Top 5, das ist schon eine Strafe. Ist ja, das war fucking Bullshit, dass Toy Story so hoch war. Aber Demokratie, das ist das Problem. Demokratie ist nicht da, um den Besten hochzuwählen, sondern um die Schlechtesten runter. Alter, du hast nicht gerade gesagt, Demokratie ist das Problem. Nein, das Problem an Demokratie ist, dass es nicht dafür da ist, die Besten hochzuwählen, die Schlechtesten runter ist es dafür da. Und das heißt, Fanny Alexander ist unten zu Recht. Es hat den letzten Platz absolut richtig bewählt. Es funktioniert. Darf ich jetzt schon mal eine Wette abgeben? Das funktioniert. Darf ich jetzt schon mal wetten, dass dieser Film am Ende der Liste nicht auf dem letzten Platz sein wird? Ey, kann ich kurz sicher, Gegenbeweise zu Demokratie, also nicht Gegenbeweise, nicht auf dem letzten Platz bleibt. Argumente. Demokratie ist die schlechteste Art der Regierung, außer für alle anderen Methoden, die wir versucht haben. Was? Wer ist wir? Das ist ein Zitat, ich weiß nicht von wem, aber das ist ein Zitat. Von größeren Politikern. Jetzt war es irgendein Musiker oder so. Als ob! Der hat garantiert auch das zitiert von einem Politiker oder so. Jetzt war Stanley Krug. Und hey, nur weil sie Musiker auch, sind, heißt das nicht, dass es keine Politiker sein können. Wir haben Platz einmal Platz 4 von Christian. Haben Platz 8. 8 von Ansgar und 6 von mir. 6 von 10. Sind wir bei 6. 6, ja. Das heißt, der ich hab neue gewonnen. Platz... Ja, ich mache es sehr schlecht. Ja, wegen meinem. Also, Anschka hatte 8, was hattest du? Ich hatte 6. Und Christian hatte? 6, 8, 4. Ich habe ausgerechnet, so, der neue Platz 6, The Shining. Das ist, stimmt schon, 18 durch 3. Okay. So, jetzt kommen wir aber dazu, dass wir ja natürlich einen neuen Film brauchen. Ich prophezeie, wir haben, und ich fühle mich dabei sogar sehr selbstsicher, wir würfeln, also Angelo würfelt eine Zahl über 50. Also, Platz 1 bis 50. So. Da hast du aber sicher gebunkert. Darf ich? Ja, Angelo, du bist dran. Ja, du musst würfeln, einen von 1 bis 250. Und wenn es einen Film ergibt, den wir schon mal hatten, ist der nächst höhere der, den wir suchen. Okay. Ansgar hat recht. Es ist die 51. Nein, Quatsch, es ist 101. 101. 101? Das ist ein 101 Grad. Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Nice. Aber deine Kamera ist weg, Angelo. So, ich bin bloß kurz am gucken. Angelo ist generell gerade weg. Es ist tatsächlich der einzige Indiana Jones auf der Reihe der besten 250. Das heißt, das ist auch der, den wir uns angucken würden. Weil normalerweise haben wir die Regel, dass wir in einer Reihe den ersten gucken, der auf der Liste ist. Ich wundere mich, warum denn Teil 4 nicht auf die Liste gekommen ist. Ich wundere mich, warum der beste Teil der Reihe ist und deswegen gar nicht diese Liste erst. Ich finde die Regelung nach wie vor bescheuert. Was ist, wenn jetzt halt nicht alle Teile davon auftauchen? Wenn jetzt nur Teil 2 und 3 auf der Liste sind, musst du trotzdem Teil 1 schauen? Dann würdest du... Nein, du guckst den ersten, der auf der Liste ist. Deshalb, wie ich eben erzählt habe, weil kein anderer auf der Liste ist, schauen wir auch nur den, der da ist. Aber wenn alle drei auf der Liste wären, würden wir ja den ersten als erstes gucken, damit das Sinn macht. Ich find's trotzdem behindert. Tada! So, Angelo ist wieder drin. Ja, das muss ich nachher schneiden. Ja. Wir sind fertig. Ja, wir haben Indiana Jones. Also, wir haben Indiana Jones und der letzte Kreuzzug für das nächste Mal. Wer hat ihn noch es nicht gesehen? Es war 101, ne? Das habt ihr noch mitbekommen. Ja. Ja. Ah, gut. Ja, es war Indiana Jones immer noch. Wenn wir das nicht mitbekommen hätten, hätten wir den Film nicht auswählen können. Ich wollte euch gerade noch mal über WhatsApp schreiben. Ich habe gesucht auf der Liste. Nein, das ist der einzige, der auf der Liste ist. Also gucken wir auch den. Warte mal, läuft deine Aufnahme weiter? Wer hat ihn noch nicht gesehen? Wer hat noch nie Indiana Jones? Hast du das gerade wirklich gefragt? Es gibt solche Menschen. Warum bin ich mit dir befreundet? Warte. Ich kann sofort 5 Leute aus meiner Kontaktliste ziehen, die den noch nie gesehen haben. Du, dann kennst du traurige Menschen. Ja. Wir, Angelo, wir kennen Leute, die bis vor kurzem noch nicht Star Wars durchgesehen hatten. Wir kennen dich, also ja. Leute. Ich nehme Leute, nichts mehr von Leuten an. Du bist vor zwei Wochen noch nichts von Genitalherpes wusst. Ja! Alter. Siehst du? Aber sie hatten es, ohne es zu wissen. Deutsche Bildung, verdammt nochmal. Ich sag, deswegen, ich nehme nichts mehr standardmäßig an. Alles, achso, das ich dachte, alle gesehen, wir wissen, wir müssen nicht drüber reden, aber wir werden nächstes Mal reden, ob es uns gefällt oder nicht. Kennst nicht. Kennst 100 Pro nicht. Kennst vielleicht, aber nur unter dem Namen, aber nie gesehen. Kennst nicht. Alter, was kennst du für Menschen? Menschen, deren Titel ich jetzt nicht in der Aufnahme nennen möchte. Ich bedanke mich recht jetzt. Eines ein Doktor, der andere ein Professor. Tinder-Menschen werde ich sie ab sofort nur nennen. Tinder. Nee, dann bleib weg mit den Tinder-Menschen. Nur nach links, ey. Meine Fresse. Aber wir sind ja am Ende langsam angekommen. Ich weiß, es wird nicht viel Neues bringen, aber Ansgar, was muss man denn klicken, um dich zu finden? Alte Folgen von Knackpunkt, weil da sage ich am Ende immer, wo man mich findet. Und ich finde, langsam können wir das sein lassen, weil das peinlich wird und lächerlich. Wir können gerne so viel über Genitalherpes reden, aber Werbung am Ende ist immer irgendwie Quatsch, langsam. Angelo, was muss man denn finden für dich? Mr. Zockershawk auf YouTube, auf Twitter, auf Facebook, bald auf Instagram, auf Snapchat, auf, hab ich irgendwas vergessen? Tumblr, Grindr. Auf, egal was? Grindr. Auf genitalherpes.com. Auf genitalherpes.com. Ja. Dort findet ihr Gameplay-Videos, dort findet ihr Werbung für Knackpunkt, dort findet ihr Werbung für Knackpunkt, da findet ihr die geilste geklaute Videobeschreibung ever. Du Wichser! Original Content! Ich möchte allerdings wirklich gerade offiziell Nitrado danken. Nitrado möchte ich danken für das Hosten des neuen TS-Servers, den wir haben, damit der witzigerweise, wenn er im Hintergrund einfach nur im Leerlauf läuft, dafür sorgt, dass mein Mikrofon nicht gepegelt wird bei Skype. Danke dafür. Ja, du, das ist wahrscheinlich deren Geschäftsmodell. Die haben sich das so gedacht, so hey, hier ist Skype, wir machen das so und so und dann, also da haben wir mehr Laufzeit und wir verkaufen mehr. Ja, genau. Jedenfalls, ist okay, machen wir. Jedenfalls, ja, wie schon erwähnt, Knackpunkt Gaming. Ich sag mal, boah, wann kommt die Folge nächste Woche? Samstag? Bald. Also vom heutigen Standpunkt aus gesehen. Ja. Also, es wird auf jeden Fall schon neue Videos von Witcher 3 Blood and Wine geben und ich weiß es noch nicht ganz, aber Doom könnte oder ist bald zu Ende. Okay, und Freitagabend Livestream Witcher 3. Echt? Nicht Donnerstag? Nee, Freitag. Echt? Okay, cool. Freitag Livestream No Identity 23 twitch.tv. Ja. Finde die Links, weil ich hier keinen Bock, sie reinzustellen. Ah, vielleicht doch. Warte, für alle, die den Podcast hören, wir blenden es jetzt ein. Und danke. W. Punkt. Warte, wer von euch will Siri sein? Aber ja, uns doch bei knack.net, besucht uns doch mal. Wir haben haufenweise seltsamen Scheiß. Vielleicht auch irgendwann demnächst von mir ein zweites Backlied. Oh, keine Ahnung. Wird man finden, wenn die Mascarpone mal nicht abgelaufen ist. Ach ja, mir haben übrigens unglaublich viele Leute geschrieben, hört auf mit Toto Food Boyfriend. Hey! Dir haben Leute geschrieben. Ja. Wieso das denn? Warum es sind doch nur zwei bisher raus. Ja, weil ich Teil des Knackpunkt bin. Und mir das gerade ausgedacht habe. Hört auf mit Toto Food Boyfriend. Ha, ich weiß, wer das geschrieben hat. Das ist das Allerbeste. Fuck you! Warte. Na, ich nicht! Ich nicht! Ja, ich supporte alles, was dieser Channel mit sich bringt. Ich supporte allerdings nicht unbedingt die volle Meinung, die einzelne Personen des Podcasts von bla, sich geben. Bla. Jetzt holt euch bildet euch eure eigene Meinung. So einfach ist das. Guru. Also, guru. Macht's gut. Besucht uns, wenn ihr was mehr haben wollt. Wenn nicht, fickt euch. Und nächste Woche erfahrt ihr, wer das Gewinnspiel von uns gewonnen hat. Ja. Stimmt. Gewinnspiel. Ach, ja, stimmt. Wir haben ein Gewinnspiel. Zu spät. Endet das hier wird ausgestrahlt, wenn es schon zu Ende ist. Stimmt. Hat da eigentlich schon irgendjemand seinen Namen reingeworfen in den Topf? Nope. Warte. Wir werfen jetzt die Namen. Warte, wir blenden jetzt die Namen der Gewinner ein. Nope, tun wir nicht. Oh, halt die Fresse. Wer hat das jetzt geschrieben, dass wir aufhören sollen mit Hot for Boyfriend? Ich bin nämlich auch dafür. Mir scheißegal, ich drücke jetzt auf Stopp. Also sagt ich Ciao, wenn ihr wollt. Ciao! 3, 2, 1.